an, die Nibelungen rief ich mir nah. Ihrem Herrn gehorchend hör ich den Hort aus der Tiefe, sie führen zu Tag. Nun löst mich vom lästigen Band. Nicht ihr, bis alles gezahlt. Schändliche Schmach, dass die scheuen Knechte geknebelt selbst mich erschauen. Dorthin geführt, wie ich's befehl, allzu aufschichtet den Hort, helf ich euch lahmen, hierher nicht gelugt. Rasch da, rasch, dann rührt euch von hinnen, dass ihr mir schafft. Dort in die Schachten, hier euch treff ich euch voll. Auf den Felsen folg ich euch voll.